Auf der Landstraße irgendwo zwischen Guildford und London. 14. November 1982, 22.14 Uhr, Ortszeit. Also dieser Käsekuchen, Herbert, hast du von dem Käsekuchen probiert? Ja. Denn es wäre das eine Katastrophe. Er sagt köstlich, einfach köstlich. Ah. Ich war schrecklich unverschämt. Ich habe drei Stückchen davon genommen. Dr. Jackson hat zwar gesagt, ich soll ein bisschen mehr auf die Linie achten, aber Tante Harriets Käsekuchen... Schatz, kannst du mir das nicht alles zu Hause erzählen? Du weißt doch, die Scheiben. Was haben die Scheiben mit Tante Harriets Käsekuchen zu tun, Herbie? Sie beschlagen, Myrtle. 100 Mal habe ich dich gebeten, beim Autofahren nicht so viel zu reden, wenn es draußen regnet. Die Scheiben beschlagen. Herbie, du solltest zu Dr. Jackson gehen. Deine Augen lassen einfach nach. Sei nicht so eitel. In deinem Alter ist das doch völlig normal. Also, Myrtle. Es gibt schicke Brillen, sag ich dir. Totschicke Brillen. Daddy? Ich brauche keine Brille, ich brauche meine Ruhe. Myrtle, du machst mich wirklich ganz nervös. Die Straßen sind dir nicht gut. Daddy, ich... Deine Nerven, Herbie. Deine Nerven sind einfach überstrapaziert. Dr. Jackson wird dir eine Kur verschreiben. Also, es gibt wundervolle Kurorte, weißt du. Der Mann von Mrs. Biddleton war letztes Jahr... Daddy, bitte! Sei still, Mike, wenn sich deine Mutter mit deinem Vater unterhält. Unserem lieben Daddy geht es nicht so gut. Myrtle, bitte! Bitte sei doch endlich einmal still. Daddy, ich... Mike, halt jetzt deinen Mund! Also ihr beide macht mich ganz verrückt. Wir? Wir machen dich verrückt? Oh, dass ich nicht lache, Herbert. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Ich muss mich auf den Verkehr konzentrieren. Bitte tut mir den Gefallen. Daddy, Mama, ich kann nicht mehr, ich muss mal. Na wunderbar, das hat mir gerade noch gefehlt. Reiß dich zusammen, Mike, wir sind bald zu Hause. Bald? Wir haben doch mindestens eine Stunde Fahrt vor uns. Wenn der Junge mal muss, musst du eben anhalten. Oh Gott. Dr. Jackson hat gesagt, dass es absolut schädlich ist, wenn man das natürliche Bedürfnis unnatürlich lange zurückhält. Also gut, meinetwegen. Da vorne ist ein Parkplatz. Aber mach schnell, Mike. Ich habe keine Lust, um Mitternacht nach London zu kommen. Danke, Daddy. Ich komme gleich zurück. Mach dich nicht schmutzig, Mike. Hörst du? Ach, dieser kleine Lausebengel. Der kleine Lausebengel ist eine scheußliche Nervensäge. Aber, Herbert, wie kannst du sowas sagen? Du bist ungerecht. Nur weil du überarbeitet bist, geht dir alles auf die Nerven. Ich melde dich gleich morgen bei Dr. Jackson an. Herbert, was soll denn das? Nimm da bitte deine Hand. Was ist? Der Junge kann jeden Augenblick zurückkommen. Mein Gott, Herbert! Deine Hand ist aber kalt. Du hast es mit dem Kreislauf. So kalte Hände. Das musst du Dr. Jackson unbedingt sagen. Ich weiß gar nicht, was du willst, Myrtle. Meine Hände sind warm, schweißnass. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Ah! Mein Gott, was ist das? Aber sieh doch die Hand. Die Hand auf meinem Oberschenkel. Die da habe ich hinter einem Busch gefunden, Mami. Guck mal, mit Arm und alles echt. London. Im Büro von Chief Inspector Edward Higgins. 15. November 1982, 9.27 Uhr, Ortszeit. Nein, verdammt nochmal! Mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen. Schreiben Sie meinetwegen, was Sie wollen, das machen Sie ja sowieso. Wir sind hier alle selber ganz aus dem Häuschen. Die 6. Frauenleiche im letzten halben Jahr. Arme, Beine, Hände, Füße, was Sie wollen, aber nicht einen einzigen Kopf. Wir können Ihnen keine näheren Auskünfte geben. Bitte lassen Sie uns endlich in Ruhe unsere Arbeit machen. Verfluchten Pressefritzen. Na, mein Freund. Wer wird denn gleich den Kopf verlieren? Larry, etwas makaber Scherz in Anbetracht der Ereignisse. Freue mich trotzdem, dass du endlich da bist. Larry, alter Junge, schön, dich zu sehen. David Gallen. Niemand kennt seinen Namen, niemand weiß, wer er wirklich ist. Und doch ist er der Kopf einer der größten Organisationen zur Verbrechensbekämpfung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Überall, wo unaufgeklärte, mysteriöse Fälle die örtliche Polizei vor scheinbar unlösbare Rätsel stellen, ist der Einsatzort der PSA, der psychoanalytischen Spezialabteilung David Gallens, alias X-Ray 1. Seit ungefähr einem halben Jahr hielt eine Reihe von unheimlichen, höchst brutalen Verbrechen die Londoner Polizei in Atem. 6 junge Frauen waren auf unerklärliche Weise verschwunden und man hatte ihre sterblichen Überreste säuberlich zerlegt, in der Umgebung von London nach und nach wieder entdeckt. Auf den grauenvollen Täter, der all diese Frauen auf scheußlichste Weise niedergemetzelt hatte, fehlte jedoch jeder Hinweis. Und so war über höchste Kreise die PSA eingeschaltet worden, um endlich den Mann, der ganz London in Schrecken und Angst versetzte, zur Strecke zu bringen. Der Chef der PSA, David Gallen, hat er nicht einen Augenblick gezögert und umgehend seinen besten Mann nach London geschickt. Den Top-Agenten im Team der PSA, X-Ray 3, alias Larry Brand. Für unsere Pathologen ist es das reinste Puzzlespiel. Unser guter Dr. Gorgo. Dr. Gorgo? Ja, ich habe mir erlaubt, den unheimlichen Schlechter so zu taufen. Hab damals in der Oberterzia wohl ausnahmsweise mal aufgepasst. Da gab es mal in der griechischen Mythologie eine Dame mit Schlangenhaaren. Die wurde von so einem Halbgott geköpft. Soweit ich mich erinnere, hieß diese Lady Gorgo. Und da unser Mann anscheinend eine Vorliebe für Köpfe hat, er muss sie wohl sammeln, wir haben nämlich noch keinen einzigen gefunden, habe ich ihm der Einfachheit halber den Namen Dr. Gorgo verpasst. Aha. Ist euer makabres Puzzle denn inzwischen vollständig? Ah, gestern haben wir das Dutzend zusammengekriegt. 6 Torsi, 12 Beine, 12 Arme. Der letzte gehörte wahrscheinlich einer gewissen Bianca Wells. 15 Jahre alt, das arme Ding. Ihre Mutter erwartet mich übrigens vor der Pathologie. Die Ärzte muss ihre Tochter identifizieren. Ich weiß Gott, kein Vergnügen. Komm, Eddie, bringen wir das hinter uns. London. Krankenhaus, Eingang zur Pathologie. 15. November 1982, 9.47 Uhr, Ortszeit. Sie sind sicherlich Mrs. Wells, Madame. Chefinspektor Higgins. Das hier ist Mr. Larry Brand. Wenn ich Sie jetzt bitten darf, Madame, es wird nicht lange dauern. Meine kleine Bianca. Mein armes kleines Mädchen. Inspektor, fassen Sie diesen Teufel, der das alles angetan hat. Sie müssen ihn endlich fassen. Das versprechen wir Ihnen, Madame. Wir werden ihn fassen und wenn wir ihn bis ans Ende der Welt jagen. Madame, wenn Sie bitte kurz schauen wollen. Ist das hier Ihre Tochter Bianca? Gott im Himmel, hab doch Erbarmen. Warum tust du uns das an? Warum gerade uns? Bianca, meine kleine, geliebte Bianca. Wenn ich diesen Hund in die Finger kriege. Wo ist Ihr Kopf? Ihr hübscher kleiner Kopf. Was hat dieses Tier mit meiner Bianca gemacht? Madame, der Kopf Ihrer Tochter wurde noch nicht gefunden. Sind Sie trotzdem sicher, dass dies hier Bianca gewesen ist? Die dünnen, blassen Ärmchen, ihre Beinchen, die kleine Brust, die gerade anfangen wollte zu blühen. Ja, mein Gott, ja, das ist mein Kind, mein armes Kind. Und die anderen, wer sind all die anderen unglücklichen Eltern, die dieses ungeheure Leid mit mir teilen? Wir sind noch nicht völlig sicher. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies hier, die kleine Mary Bonnicrum, Barbara Frampton, Leslie Hessler, Laura Engleston und Jenny Hopkins. Die Namen kommen mir alle so bekannt vor. Sie haben wahrscheinlich in der Presse vom Verschwinden dieser Mädchen gelesen. Es kann schon sein, aber... Oh, diese armen Mütter, denen der Teufel das Herz aus dem Leib gerissen hat. Wir werden Ihnen sein scheußliches Handwerk legen, Madame. Kommen Sie. Ich fahre Sie jetzt nach Hause. Nach Hause? Dorthin, wo mich alles an Sie erinnert? Es ist für mich kein Zuhause mehr, Mr. Brand. Ohne meine kleine Bianca. Ohne ihr fröhliches Lachen. London. Auf einer Party im Hause des jungen Malers John Corks. 15. November 1982, 23.12 Uhr, Ortszeit. Sarah, Sahara, ich will dich malen, Baby. Zieh dich aus. Du wirst die Sonne sein, die Sonne der Sahara. Heiß und brennend sollst du überall leuchten. Dein weißer Leib soll in tausend Farben glühen, Sarah. Die Sonne der Sahara. Zieh dich aus, Baby. Zeig mir deinen sonnigen, wonnigen Körper. Du, Johnny, ich muss eigentlich. Auch ein Hippie muss mal Pipi, Baby. Ist doch Logo. Lass dir Zeit, die Nacht fängt es an. Meine Kunst kennt keine Grenzen. Ich warte auf dich, du, meine Muse. Du. Hey, Müschen, gib Küsschen. Ist eine dufte Party, was? Johnny ist ja ganz verrückt nach dir. Ach, dieser alte Affe. Ich finde seine Bilder scheußlich und diese Party hier finde ich genauso scheußlich. Ich gehe jetzt nach Hause. Grüß den großen Künstler schön von mir. Er soll sich eine andere Sonne suchen. Sarah, sei da kein Spielverderber. Außerdem ist es viel zu gefährlich, jetzt alleine nach Hause zu gehen. Na, wenn ich Dr. Gorgo treffe, dann schicke ich ihn euch vorbei. Der hat in diesem verrückten Haufen gerade noch gefehlt. Tschüss! Bill, wir sehen uns morgen. Sahara, warte doch. Vielleicht bringt dich einer der Jungs nach Hause. Die fliegen wahrscheinlich mit mir zum Mond oder sonst wohin. Nein, danke, Bill. Ich nehme die U-Bahn. Die bringt mich wenigstens dorthin, wo ich es will. Die hübsche 18-jährige Sarah Malcolm hatte die Nase voll von der verkorksten Party des Künstlers John Cox. Sie war müde und enttäuscht. Sarah hatte nicht viel übrig für die ausschweifenden Gelage ihrer Freunde. Fröstelnd machte sie sich auf den Weg zur U-Bahn-Station. Die Straßen in dieser Industriegegend Londons waren wie ausgestorben. Aber Sarah hatte keine Furcht. Wer sollte sich schon hierher verirren, um ausgerechnet sie zu überfallen? Mit festen Schritten ging sie die Great Tower Street entlang. In weniger als 10 Minuten würde sie die U-Bahn-Station erreicht haben und sich schon bald darauf in ihr warmes, gemütliches Bett kuscheln. Sarah erschrak ein wenig, als sie plötzlich die Schritte hinter sich vernahm. Wer war zu so später Stunde in dieser gottverlassenen Gegend noch unterwegs? Es machte Sarah doch etwas stutzig, dass die Schritte unaufhaltsam den ihren zu folgen schienen. Sie blickte sich kurz um, aber sie konnte in der Dunkelheit niemanden entdecken. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Sarah erhielt keine Antwort. Sie fing an zu laufen. In der Ferne sah sie schon die Lichter der U-Bahn-Station, nur noch wenige Meter. Nur die leere Tower Street überqueren. Aua, verfluchter Mist! Dieser idiotische Bordstein. Mein Fuß. Und sowas Blödes aber auch. Was kommt davon, wenn man so blindlings drauf losläuft? Haben Sie große Schmerzen, Miss? Kommen Sie, ich helfe Ihnen auf. Gut, dass ich gerade hier in der Gegend meine Streife gemacht habe. Mit dem Fuß würden Sie jetzt alleine nicht mehr weit laufen. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Genau genommen sind Sie ja dran schuld, dass ich so gerannt bin. Ich habe Ihre Schritte gehört und kriegte plötzlich Angst, dass mich jemand verfolgt. Ja, es ist auch nicht ganz ungefährlich, nachts alleine in dieser Gegend herumzustreuen. Kommen Sie, Miss, dort hinten steht mein Dienstwagen. Ich bringe Sie schnell nach Hause. Oh, das ist ja super. Au, mein dummer Fuß. Oh, ich habe ihn mir ganz schön verknackst. Stützen Sie sich auf meinen Arm. Es sind nur ein paar Schritte zum Wagen. Geht's so besser? Ja, danke. Es geht. Macht es Ihnen auch nicht zu viel Umstände, mich nach Hause zu fahren? Weit weniger Umstände, als wenn ich morgen wieder dazu abkommandiert würde, die Leichenteile einer jungen, hübschen Dame wie eine Nadel im Heuhaufen in der Umgebung von London suchen zu müssen. So. Hier ist mein Wagen, Miss. Steigen Sie ein. Das ist gut. Also passen Sie auf. Wir müssten dann jetzt bitte in diese... Regent Street 27A. Ich weiß schon Bescheid. Wissen Sie, wie ich wohne? Sie sind doch die Tochter von G. Malcolm, nicht wahr? Sir. Ach so, Sie kennen meine Mutter von der Bühne. Sie war schon immer eine verdammt gute Schauspielerin. Auf der Bühne habe ich Sie bedauerlicherweise nie bestaunen dürfen, aber ich hatte ausreichend Gelegenheit, Ihre Talente zu erleben. Ja, aber ich verstehe nicht. Was haben Sie denn da? Lassen Sie mich los! Hilfe! Ja. Schlaf schön, kleine Sarah. Dein Erwachen wird sicher eine große Überraschung für dich bringen. Nummer 7, die böse 7. Aber ich bin ja nicht allergleich. Jetzt fehlen nur noch 2, dann ist meine Sammlung komplett. Meine kleine, hübsche Sammlung. London, im Hause von Mrs. Jane Wells. 16. November 1982, 10.54 Uhr, Ortszeit. Wissen Sie, Mrs. Wells, das ist wirklich eine Frechheit. Da schrubbt man diese gottverfluchten Treppen nun alle 2 Tage. Und dann kommen die Gören mit ihren Dreckschuhen von draußen reingelaufen und machen alles gleich wieder zunichte. Jane Wells, die Mutter der kleinen Bianca, war trotz ihres großen Leids eine sehr tapfere Frau und versuchte sich, so gut es eben ging, von den traurigen Gedanken an ihre geliebte Tochter abzulenken. Mit größter Beherrschung gab sie sich dem täglichen Einerlei ihrer Hausfrauenpflichten hin. Es schien ihr unbegreiflich, dass das Leben einfach weiterging. Nur mit Mühe konnte sie dem belanglosen Geschwätz ihrer Nachbarin, Mrs. Agatha Smith, folgen. Mein Kreuz. Diese Treppen waren mir ganz schön zu schaffen. Lassen Sie es gut sein, Mrs. Smith. Wenn ich hier oben fertig bin, dann wische ich unten rasch noch mal über. Ach Gott, Sie sind so gütig, meine Liebe. Hey, du alter Straßenköter, wo bist du denn hin? Kommst du wohl sofort zurück? Machst alles wieder schmutzig. Haben Sie das gesehen, Mrs. Wells? Hm? Rennt doch dieser Köter einfach hier in fremder Leute Treppenhäuser. Ich habe den Hund vorher noch nie gesehen. Wo ist er denn bloß hingelaufen? Durch Ihre Wohnungstür. Schwupp, ist er einfach rein, das Biest. Ich kenne das Tier doch gar nicht. Hallo, Hundchen. Wo bist du denn? Was suchst du denn in unserer Wohnung? Hundi, wo hast du dich denn versteckt? Kommst du auf der Stelle da runter, hörst du? Das ist das Bett meiner kleinen Bianca. Ja, so ist's brav, Hundchen. Hast du meine kleine Bianca vielleicht gekannt? Du sollst doch nicht auf das Bett. Kommst du wohl hierher? Das ist Biancas Bett. Hörst du denn nicht? Bianca! London, im Laboratorium des Dr. Gorgo. 16. November 1982, 11.06 Uhr Ortszeit. Einen wunderschönen guten Morgen. Haben Sie wohl geruht? Sie sehen hinreißend aus, meine Liebe. Wirklich hinreißend. Mühsam öffnete Sarah Malcolm die Augen. Ihr Kopf schmerzte zum Zerspringen. Sie wusste nicht, wo sie sich befand und wie sie dorthin gekommen war. Nur verschwommen nahm sie die Gestalt des Mannes wahr, der mit ruhiger, tiefer Stimme zu ihr sprach. Machen Sie sich keine Sorgen, Sarah. Es hat alles zur höchsten Zufriedenheit geklappt. Die Operation ist großartig gelungen, weit besser als bei Ihren Vorgängerinnen. Was für eine Operation? Habe ich einen Unfall gehabt? Wo ist meine Mutter? Ich will meine Mutter sehen. Ich fürchte nur, dass Ihre Frau Mama Sie nicht unbedingt sehen will. Nicht in diesem Zustand. In welchem Zustand? Was soll es heißen? Wer sind Sie? Was haben Sie mit mir gemacht? Wie spät ist es denn überhaupt? Ah! Fassungslos starrte Sarah Malcolm auf ihren linken, angewinkelten Arm, an dessen Handgelenk sie für gewöhnlich eine kleine goldene Uhr getragen hatte. Aber was sie sah, war nicht ihr linker Arm. Ein dickes, grünlich glänzendes Etwas schwappte zurück in eine braune Flüssigkeit. Es war ein Tentakel, der auf die Befehle ihres Gehirns zu hören schien. Sarah war wie von Sinnen. Vorsichtig blickte sie an sich herunter. Sie hatte keinen Körper mehr. Ihr Kopf saß auf einem Klumpen aus Zellgewebe, von dessen knorpeligem Mittelpunkt ausgehend lauter lange, dicke Tentakel um sie herum in einer braunen Flüssigkeit schwammen. Ja, gefallen Sie Ihnen nicht? Sie haben 8 Stück von dieser Sorte, 8 wundervolle, lange Tentakel. Was haben Sie mit mir gemacht? Sie Ungeheuer! Ungeheuer? Ich bin kein Ungeheuer. Sie sind eines, Sarah. Schauen Sie sich doch an, wie Sie aussehen. Kein Mann dieser Welt wird sich von Ihrem Tentakel liebkosen lassen wollen. Man darf es ja kaum, Sie anzuschauen. Nun gut, Ihr Gesichtchen hat seinen Reiz noch nicht verloren, aber Ihr Körper wird keinen Mann mehr betören, keinem Mann mehr die Sinne rauben, dass er vor Sehnsucht nach Ihnen fast verrückt wird. Ich habe alle Männer dieser Welt vor Ihnen gerettet. Keinem soll es ergehen, wie es mir so oft ergangen ist. Sie hässlicher, widerlicher, buckliger Zwerg! Sie sind kein Mensch, Sie sind eine Bestie! Ja, das hat deine Mutter auch immer zu mir gesagt. Zugegeben, Adonis bin ich nicht, aber ich habe mir die hässliche Verkrümmung meines Rückens nicht ausgesucht. Trotzdem bin ich ein Mensch, aus Fleisch und Blut, mit Gefühlen wie jeder andere. Und deine Mutter hat, wie alle anderen Frauen in meinem Leben, diese Gefühle mit Füßen getreten. Ich habe mir geschworen, mich zu rächen, sie zu bestrafen für ihren Hochmut, für ihre dumme Eitelkeit. Meine kleine Sarah, deine Mutter hat doch eine Vorliebe für Überraschungen, nicht wahr? Ich habe mir für sie eine besonders hübsche Überraschung ausgesucht. Sarah wurde schwarz vor Augen, als sie sah, wie der unheimliche Dr. Gorgo an einen Operationstisch herantrat und aus seinem Kittel ein langes, glänzendes Skalpell hervorholte. Auf dem Tisch sah Sarah ihren eigenen Körper liegen, von dem der Kopf säuberlich abgetrennt worden war. Dr. Gorgo setzte das Skalpell an und schnitt mit einem geübten Griff die linke Hand, an deren Gelenk Sarah ihre kleine goldene Uhr deutlich erkennen konnte, einfach ab. Eine hübsche Überraschung wird das werden. Eine hübsche Überraschung. London, im Little Broadway Theater, 16. November 1982, 11.44 Uhr, Ortszeit. O Göttin, lass mich's heute wagen, in schönsten Worten dir zu sagen, wie Nacht für Nacht ich von dir träume. Halt, wo bleibt der 15a, Tim? Ich hab dir 100-mal gesagt, dass hier der Spot auf die beiden geht, klar? Danke. Okay, mach weiter, Henry. Ein bisschen mehr Einsatz, wenn es geht, ja? Das ist ein leidenschaftliches Liebesgeständnis und kein Rezept für Semmelknödel. Glühend, verliebt, leidenschaftlich. Wie Nacht für Nacht ich von dir träume. Und keinen Augenblick versäume. Dir nah und näher. Stets zu sein. Mein Herz schlägt nur für dich allein. Du bist die Zierde meiner Welt. Roger, wo bleibt dein Einsatz, verdammt nochmal? Hier kommt das verfluchte Klingelzeichen. Auf Welt. Kapierst du das nicht? Henry, bitte, mach den letzten Satz nochmal. Du bist die... Roger, du hirnloser Idiot. Auf Welt sollst du klingeln. Welt, Welt, Welt. Das kann doch nicht so schwer sein. Also, Henry, sag's nochmal, bitte, ja? Du bist die Zierde meiner Welt. Endlich. Okay, was denn los? Du bist dran. Entschuldige, Jeff. Ich bin so durcheinander. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Oh, Schätzchen, ich weiß, du machst dir Sorgen wegen Sarah. Aber glaub mir, Liebes, es ist alles okay. Sie hat gestern Abend einen netten Burschen kennengelernt und ist die Nacht bei ihm geblieben. Doch was ist denn schon dabei? Aber sie hätte mich doch anrufen können. Wahrscheinlich träumt sie noch tief und süß in seinen starken Armen. Mach dir also bitte keine Sorgen, Liebling. Konzentriere dich auf die Rolle. Morgen Abend um 8 Uhr geht der Vorhang hoch und Sarah wird unten sitzen und begeistert in ihre Händchen klatschen. Okay, Henry, gib uns noch mal das Stichwort, ja? Du bist die Zierde meiner Welt. Hoi, Henry, hat es nicht geschellt? Um diese Zeit? Wer mag das sein? Nun steh schon auf und lass ihn ein. Ein Bote ist's. Mit einer Gabe. Komm nur herein, du holder Knabe. Ich leg euch dieses hier zu Füßen, von meinem Herrn mit 1000 Grüßen. Was ist es? Und wer ist dein Herr? Das geht dich gar nichts an, mon cher. Wer lässt dir nächtens Gaben bringen? Ich werd ihn zum Duelle zwingen, in 1000 Stücke ihn zerreißen. Wie mag der Schurke denn bloß heißen? Wie immer er auch heißen mag, er ist ein Herr mit viel Geschmack. Dies Ringlein hier, mit Perlen reichlich, ein meiner Hand ist's unvergleichlich. Sag deinem Herrn, ich sei entzückt. Wer ist's, der dich mit Perlen schmückt, der diese Hand, die mir geschenkt, mit Gold und Edelstein behängt und dich von meinem Herzen reißt? Ich find ihn nett. Damit du's weißt. Oh, Hand aufs Herz, du mein Verderben, liebst du nur ihn, so will ich sterben. Durch eigene Hand will ich verenden, mein Leben liegt in deinen Händen. So sag mir, Liebste, bist du mein? Ach, lass doch das Theater sein, es ödet mich, verzeih mir an. Ich liebe nun mal jeden Mann, der mir zu viel Geschwätz und Worten auch andere Dinge bieten kann. Das Ringlein hier an meiner Hand zeigt mir, dass jemand mit Verstand um meine Gunst und Treue wirbt. Wenn's dir den Abend auch verdirbt, ich bitte dich, lass mich allein. Das wirst du bitterlich bereuen. Zerstörst du auch mein Glück auf Erden, die seine sollst du nimmer werden. Danke, Kinder. Fabelhaft. 5 Minuten Zigarettenpause. Umbau zum zweiten Akt, ja? London. In der Wohnung von Jane Wells. 16. November 1982. 13.13 Uhr, Ortszeit. Mr. Higgins? Guten Tag, Mrs. Mears. Mr. Brand? Ach, guten Tag. Schön, dass Sie gleich gekommen sind. Hier, meine Herren, es ist ein Collie. Ich habe ihn nie vorher gesehen, aber er rührt sich nicht aus dem Zimmer meiner Bianca. Und immer, wenn ich ihren Namen erwähne, jault er ganz herzzerreißend auf. Merkwürdig. Hören Sie selbst. Bianca. Seltsam. Vielleicht hat Ihre Tochter das Tier gekannt. Ach, sie hätte mir bestimmt davon erzählt. Na, komm mal her zu mir. Komm mal her zu mir, du Stromer. Braves Hundchen. Ja. Regima, der Hund ist ja verletzt. Ja. Siehst du im Kopf die große Narbe? Ja, ja. Das sieht aus, als ob sie noch ganz frisch wäre. Halt den Hund mal fest, Edward. Ich will mir das etwas genauer ansehen. Hey, hey, Hundchen, wir tun dir doch nichts. Lauf doch weg. Komm mal hierher. Halt. Bei Fuß. Ach so, ein Mist. Der haut ab. Warte hier, Edward. Ich will versuchen, ob ich ihn noch erwische. Dieser verdammte Mistköter. Jetzt hat er schon wieder die Treppen schmutzig gemacht. Hört das wie etwa zu Ihnen, Mister? Nein. Wo ist er hingelaufen, Madam? Ach, na, hoffentlich weit weg. Wenn ich den nämlich erwische, er kann was erleben, dieser Mistköter. Hey, Hundchen, lauf doch nicht weg. Warte doch. Suchen Sie was, Sir? Einen Hund, Sergeant, einen großen Collie. Haben Sie den vielleicht hier vorbeilaufen sehen? Tut mir leid, Sir, aber einen Hund habe ich nicht gesehen. Tja, kann man nichts machen. Trotzdem vielen Dank, Sergeant. Nichts zu danken, Sir, nichts zu danken. Enttäuscht trottete Larry Brand zurück zu Mrs. Jane Wells' Haus. Er konnte nicht sehen, dass der freundliche Bobby, den er eben auf der Straße angesprochen hatte, mit einem satanischen Grinsen eine kleine Hundepfeife aus seiner Tasche zog, sie zufrieden in der Hand drehte und dann in einen grauen Bentley stieg, der nur ein paar Häuserecken weiter geparkt war. Der Motor heulte auf, als er den Wagen startete und mit rasender Geschwindigkeit um die Ecke bog, hinter der vor ein paar Minuten ein großer, schlanker Collie verschwunden war. London, im Hause der Familie Thornton, 17. November 1982, 18.41 Uhr, Ortszeit. Linda, Liebling, machst du mir bitte mal das Kleid zu? Momentchen, Mom. Daddys Krawatte sitzt noch ganz schief. Linda, pass doch auf, du erwürgst deinen Vater ja. Tut mir leid, Daddy. So geht's jetzt auch. Siehst prima aus. Wärst du wirklich, Schatz? Linda, nun hilf mir doch endlich. Es ist gleich 7, um 8 beginnt die Vorstellung und ich bin noch nicht mal frisiert. Bin schon da, Mom. Wow, das Kleid sieht ja totschick aus. Kannst du mir das nächste Woche mal ausleihen? Mal sehen, Schatz. Aber jetzt beeil dich bitte, ja? Und du willst wirklich nicht mit in die Premiere kommen? Gail Malcolm ist eine hervorragende Schauspielerin. Ich kenne sie noch von früher. Mann, du weißt doch, ich mache mir nichts aus Kunst. Heute gibt's einen tollen Krimi im Fernsehen. Aber versprich mir, dass du auch wirklich zu Hause bleibst. Du weißt, was für furchtbare Dinge zurzeit in London passieren. Na klar, Mom. Macht euch keine Sorgen. Bist du fertig, Hazel? Wir müssen los. Immer dieses Gehetze. Sitzt meine Haare? Was meinst du, Linda? Du siehst super aus. Ja, Schatz, ganz reizt. Aber lass uns jetzt bitte los. Bin schon fertig. Tschüss, mein Engelchen. Sei schön lieb. Es wird wohl etwas später heute bei uns. Amüsiert euch gut, ihr beiden. Tschüss, Engelchen. Mach keine Dummheiten. Messer, Gabel, Schere, Licht dürfen kleine Lindas nicht. Ich bin fast 21. London, im Little Broadway Theater, 17. November 1982, 21.10 Uhr, Ortszeit. Du bist die Zierde meiner Welt. Henry, hat es nicht geschellt? Geschellt? Nun ja, ich weiß nicht recht. Ich höre in letzter Zeit so schlecht. Du bist die Zierde meiner Welt. Jetzt hat es aber doch geschellt. Ach, dieser Idiot. Oh ja, du Zierde meiner Welt. Ich hab's gehört, es hat geschellt. Um diese Zeit? Um diese Zeit? Wer mag das sein? Nun steh schon auf und lass ihn ein. Ein Bote ist's, mit einer Gabel. Komm endlich rein, du holder Knabe. Ich lege euch dieses hier zu Füßen, von meinem Herrn mit 1000 Grüßen. Was ist es? Und wer ist dein Herr? Das geht dich gar nichts an, mon cher. Wer lässt dir nächtens Gaben bringen? Ich werd ihn zum Duelle zwingen, in 1000 Stücke ihn zerreißen. Du wirst doch bleich. Was soll das heißen? Was spielen die denn da? Was ist denn bloß in die gefahren? Die sind wohl verrückt geworden. Mein Herz, so wart, wo willst du hin? Was war bloß in der Schachtel drin? Oh! Ein Ding, gar wunderlich zu schauen. Sie ist abgehauen. Was ist denn passiert? Warum rennst du einfach von der Bühne? Im Bäckchen. Ihre Hand. Jemand hat Sarahs Hand in das Bäckchen getan. Oh, Chef. Es ist Sarahs Hand. Das ist ja entsetzlich. Gay, aber du musst weiterspielen. Wir können die Vorstellung nicht abbrechen. Ich kann nicht, Chef. Mein Gott. Dieser Teufel. Er hat dir die Hand abgeschnitten. Gay, spiel wenigstens bis zur Pause weiter. Ich flehe dich an. Ich werde Scotland Yard verständigen, aber du musst zurück auf die Bühne. Hier stehe ich nun, ich armer Tor, und komm mir sehr verlassen vor. Weiß selbst nicht, wie's nun weitergeht. Geh heim, mein Herz. Es ist schon spät. Ja, das wird das Beste sein. Wir lassen dich jetzt hier allein. Und jener Ring mit Perlen reichlich an ihrer Hand wär unvergleichlich. Oh Gott, nein! Herrje, was sind doch diese Boten so manches Mal für Vollidioten? Wir sind schon fort, mein Herz. Goodbye. Und damit ist der Akt vorbei. London, am Bühneneingang des Little Broadway Theater, 17. November 1982, 21.19 Uhr Ortszeit. Hallo, Ma'am, wo wollen Sie hin? Das hier ist der Eingang für die Künstler. Sie können da nicht einfach rein, Madam. Entschuldigen Sie bitte, Fräulein. Wo kann ich Mrs. Gay Malcolm finden? Ja, ich weiß nicht recht. Eben war sie noch auf der Bühne, aber der Akt wurde abgebrochen. Ich glaube, sie ist mit dem Regisseur in ihrer Garderobe. Es sind auch noch ein paar Herren dabei. Polizei, glaube ich. Garderobe 12, gleich da vorne. Vielen Dank. Mrs. Gay Malcolm? Was wollen Sie hier? Verschwinden Sie. Mrs. Malcolm geht es nicht gut. Sie gibt jetzt keine Autogramme. Aber ich muss mit ihr sprechen. Ich kenne sie. Wer kennt sie nicht? Die Malcolm. Verschwinden Sie schon. Machen Sie hier kein Theater. Mrs. Wells, was hat das zu bedeuten? Was wollen Sie denn von Mrs. Malcolm? Mr. Brent, gut, dass Sie da sind. Ich habe vorhin in der Zeitung vom Verschwinden der kleinen Sarah Malcolm gelesen. Und da ist es mir plötzlich eingefallen. Frampton, Hester Bonnecrom und nun auch noch Miss Malcolm. Als ich Ihren Namen gelesen habe, da wusste ich, woher ich all die anderen kenne. Es ist gut 20 Jahre her. Da gab es hier in London einen Mann, einen jungen Chirurgen. Alex Fraser hieß er. Ich war eine Zeit lang mit ihm befreundet. Er hat mir von seinen früheren Freundinnen erzählt. Die Freundschaft war nur kurz. Mrs. Malcolm war meine Nachfolgerin. Aber auch sie hat es nicht lange bei ihm ausgehalten. Alex Fraser. Ich erinnere mich. Er war ein widerlicher, ungehobelter Blender. Hervorragender Chirurg, aber als Mensch kein Pfifferling wert. Auch ich habe ihn damals schon bald wieder verlassen. Nicht wegen seines Körperfehlers, wie er wohl annahm. Sein verkrüppelter Rücken hätte mich niemals gestört. Es war seine herrische Art, die mir zuwider war. Alex Fraser. Er hat mich bedroht, als ich ihn verließ. Ich habe es nicht ernst genommen. Und jetzt rächt er sich an unseren Kindern. Wissen Sie zufällig auch die Namen der Frauen, mit denen er nach Ihnen noch befreundet war? Wenn Ihre Vermutung stimmt, dann sind auch diese Familien in größter Gefahr allerdings. Hazel Thornton. Sie ist hier mit ihrem Mann in der Vorstellung. Ich habe ihr selbst die Karten für die Premiere besorgt. Sie hat eine Tochter, Linda. Oh, dieser Hund. Schon damals habe ich ihm gesagt, dass er ein Dreckshund sei. Und das hat er Ihnen anscheinend niemals verziehen, Mrs. Wells. Vielleicht ist das die makabere Erklärung für die ungewöhnliche Sache mit dem Collie. Edward, hol du George und Hazel Thornton aus dem Zuschauerraum. Ja? Ich rufe bei Linda Thornton an. Sie soll sich nicht aus dem Haus rühren, bis wir bei ihr sind. Ist gut, Larry. London. Vor dem Haus der Familie Thornton. 17. November 1982, 21.55 Uhr, Ortszeit. Entschuldigen Sie bitte, Miss. Sind Sie Linda Thornton? Ja, die bin ich. Haben mir meine Eltern etwa einen Bobby als Spürhund vors Haus beordert? Aber nein, Miss Thornton, Ihre Eltern... Nun bitte erschrecken Sie nicht. Ihre Eltern hatten einen Unfall auf dem Heimweg vom Theater. Nein. Ein Unfall? Ist es schlimm? Ist Ihnen was passiert? Keine Sorge, Miss Thornton. Ihren Eltern geht es den Umständen entsprechend gut. Sie bitten Sie, unverzüglich auf die Unfallstation zu kommen. Das Telefon hat geläutet. Vielleicht sind das meine Eltern, ob ich mal eben... Nein, nein, Miss Thornton. So wohlauf sind Ihre Eltern nun auch wieder nicht. Lassen Sie das Telefon ruhig klingeln. Kommen Sie, ich fahre Sie zum Krankenhaus. Ich weiß nicht recht. Aber wenn Sie meinen... Dort steht mein Wagen. Steigen Sie ein. Gleich können Sie Ihren Vater und Ihre liebe Mama in die Arme schließen. London. Auf der Fahrt zum Hause der Familie Thornton. 17. November 1982, 22.07 Uhr, Ortszeit. Da vorne an der Ecke, das weiße Haus, da wohnen wir. Es brennt kein Licht, vielleicht schläft sie schon. Oh Gott, hoffentlich schläft sie. Hast du denn den Hausschlüssel gelesen? Wieso ich? Du hast ihn doch eingesteckt. Ich habe ihn aber nicht. Du musst den haben. Ich habe ihn auch nicht, nur klingle doch schon. Linda, Linda, hallo mein Engel, bist du da? Es antwortet niemand. Treten Sie doch bitte mal zur Seite. Linda, Linda! Mr. Brent, Ihr Zimmer ist leer, das Bett ist unberührt. Larry, komm doch mal schnell! Was ist denn? Ich habe eben einen Funkspruch erhalten. Einer meiner Kollegen ist von einem Hund gebissen worden. Und du bist wohl vom wilden Affen gebissen? Sag mal, was soll denn der Unsinn, Ed? Ein Mädchen ist verschwunden. Dr. Gorgo hat vermutlich wieder zugeschlagen und du sorgst dich um gebissene Polizeibeamte. Der Gebissene ist der Bobby, den wir vor Mrs. Wells Haus postiert haben. Und der Beißer, mein lieber Larry, der Beißer ist ein Collie, der immer noch jaulend und winselnd um sein Opfer herumstreicht. Ey... Ich mache mir gewöhnlich nicht viel aus Lassie-Filmen, aber wenn uns dieser Collie den Weg zu seinem Herrchen zeigen kann, dann kaufe ich ein Jahresabo fürs Kino. London. Auf der Fahrt zum Hause von Mrs. Jane Wells. 17. November 1982, 22.25 Uhr, Ortszeit. In rasendem Tempo jagten Chief Inspector Edward Higgins und Larry Brandt zu Mrs. Wells Wohnung. Der gebissene Polizeibeamte, den sie dort antrafen, war bei weitem nicht so schwer verletzt wie der Collie, den er mit beiden Händen festzuhalten versuchte. Aus einer großen, aufgeplatzten Narbe, die quer über den Schädel des Collies lief, quoll ein Gemisch von Blut und dickem, gelbem Eiter. Sieht böse aus. Ja, sieht schlimm aus. Die Operation scheint unserem Gorgo nicht ganz wie geplant geglückt zu sein. Harry, glaubst du wirklich, dass er an dem Tier eine Gehirnoperation vorgenommen hat? Tja, inzwischen können die Ärzte alles Mögliche verpflanzen. Nieren, Lungen, Herzen. Warum nicht auch ein Gehirn? Dr. Gorgo hat sich eine satanische Rache für seine frühere Freundin Jane Wells ausgeheckt. Er hat ihr nicht verziehen, dass sie ihnen einen Hund schimpfte. Und darum hat er ihr den Collie geschickt, dem er das Gehirn oder wenigstens Teile des Gehirns ihrer Tochter Bianca eingepflanzt hat. Das ist ja abscheulich. Tja. Aber wir müssen uns beeilen, Larry. Das Tier macht es nicht mehr lange. Richtig. Komm, sei ein braver Hund. Hm? Komm, zeig uns den Weg zu deinem Herrchen. Hm? Wo ist Alex? Hä? Zeig es uns. Hörst du? Alex! Den Namen scheint er zu kennen. Sieh mal, Larry, wie aufgeregt er ist. Ja, feines Hundchen. Sei ganz ruhig, fein. Wo ist Alex? Komm, zeig uns den Weg zu Alex. Und plötzlich machte der schwer verletzte Hund einen gewaltigen Satz und begann durch die nächtlichen Straßen von London zu laufen. Larry Brandt und Chief Inspector Higgins hatten Mühe, ihm zu folgen. Sie durften ihn unter keinen Umständen aus den Augen verlieren. Das war ihre einzige Chance, das Leben Linda Thorntons zu retten und dem grauenvollen Dr. Gorgo endlich sein teuflisches Handwerk zu legen. Wo sind wir hier überhaupt? Keine Ahnung, Larry. In der Nähe von Soho, dieser verfluchte Nebel. Der Hund darf uns nicht erwischen. Ich glaube, er ist stehen geblieben. Ja, da drüben, vor einer Kellerwohnung. Du bist ein braver Hund. Wohnt hier dein Herrchen? Alex? Wohnt Alex hier? Pass auf, Ed. Ich schleiche mich vorsichtig in das Haus. Halte du den Hund zurück. Er darf diesen Fräser nicht warnen. Sei vorsichtig, Larry. Der Mann ist gefährlich. Er ist verrückt. Mit angehaltenem Atem, die rechte Hand an seiner Smith & Wesson Laserkanone, schlich Larry auf Zehenspitzen zur Haustür der verkommenen Kellerwohnung. Vorsichtig drückte er die Klinke herunter. Die Tür war nicht verschlossen. Ein Geruch von Arzneien und Desinfektionsmitteln schlug ihm entgegen. Langsam tastete er sich durch einen unbeleuchteten Gang zu einer hohen, massiven Eichentür. Er legte das Ohr an das Schlüsselloch, konnte aber kein Geräusch vernehmen. Kurz entschlossen stieß er die Tür auf und blickte in einen von grellem Licht durchfluteten Raum, in dessen Mitte ein großer Operationstisch aufgestellt war. Ihr grausames Spiel ist aus, Mr. Alex Fraser. Werfen Sie das Ding da weg und nehmen Sie die Hände hoch. Meine Gratulation, Spürnase. Ist es euch also doch gelungen, den bösen Dr. Gorgo zu finden? Aber wenn ihr glaubt, dass ich so einfach aufgebe, so habt ihr euch getäuscht. Bevor Larry zu einer Reaktion fähig gewesen wäre, hatte Dr. Gorgo eine kleine Pfeife aus seiner Tasche gezogen und an die Lippen gesetzt. Der hereinstürmende Collie riss X-Ray 3 von hinten einfach zu Boden. Edward, wo bist du? Ich hilf mir! Der Hund reißt mich in tausend Stücke! Er hat mich plötzlich losgerissen. Das war ein Befehl. Als ob er einen Befehl erhalten hätte. Aber ich habe nichts gehört. Sie haben dafür das menschliche Ohr. Ist doch die Frequenz einer Hundepfeife zu hoch. Man kann die Töne nicht hören. Du sollst mich loslassen, du Misty. Lässt du jetzt los? Ed, ich werde schon mit dem Collie fertig. Schnapp du dir Gorgo. Er ist durch die Tür am anderen Ende des Raumes entwischt. Verzweifelt versuchte Larry Brandt, den rasenden Hund von sich abzuschütteln. Das Tier hatte sich fest in seine Kleidung verbissen. Es hing mit seinem ganzen Gewicht wie ein nasser Sack an Larrys Körper. X-Ray 3 warf sich gegen die steinerne Wand des Labors. Blut und Eiter spritzten durch den Raum. Jaulend ließ der Hund von seinem Opfer ab und rannte plötzlich wie besessen mit dem Kopf immer und immer wieder gegen die Mauer. Der harte Schädel des Hundes zerbarst nach einigen Stößen mit einem hässlichen, knirschenden Geräusch. Der Hund hatte sich selbst getötet. Schaudernd stürzte Larry in das Nebenzimmer des Labors, um seinem Freund Edward Higgins zu Hilfe zu eilen. Entsetzt prallte er zurück. Fast das ganze Zimmer wurde ausgefüllt von einem großen, mannshohen Aquarium, das bis zum Rand mit einer bräunlichen Brühe gefüllt war. Darin schwamm, über 8 langen, grünlichen Tentakeln, der Kopf von Sarah Malcolm. Können Sie sie wieder, die kleine Sarah? Hübsch sieht sie aus, nicht wahr? Schade, dass Sie meine anderen Versuchskaninchen nicht auch bestaunen können. Die haben nicht allzu lange ausgehalten. Schon nach wenigen Tagen sind sie verändert. Aber ich habe mein Wissen erweitert. Sarah hätte ewig so weiterleben können, wenn Sie das Experiment nicht unterbrochen hätten. Fraser, kommen Sie von diesem Aquarium runter. Sie haben keine Chance. Ich schieße Sie einfach nieder. Schießen Sie ruhig. Was habe ich doch zu verlieren? Vorsichtig! Spring zurück! Wer weiß, was das für eine Brühe ist! Brühe? Was Sie Brühe nennen, ist meine genialste Erfindung. Das Lebenselixier, das meinen Geschöpfen Unsterblichkeit verleiht. Nun muss Sarah sterben und Sie sind schuld, weil Sie das Aquarium zerschossen haben. Nein! Mann, hilf! Verhelfen Sie mir! Was ist denn los, Gorgo? Oh mein Gott. Sie hat ihm die Tentakel um den Hals geschlungen. Hilfe! Hilfe, ich ersticke! Sie erwürgt mich! Helfen Sie mir doch! Retten Sie mich! Ihnen helfen, damit Sie noch mehr Menschen für Ihre grausamen Experimente missbrauchen können. Mit ihrer letzten Lebenskraft hatte Sarah Malcolm ihre Tentakel um den Hals des wahnsinnigen Chirurgen geschlungen und ihn erwürgt. Ihrer Nährflüssigkeit beraubt, sackte sie leblos über der Leiche Gorgos zusammen. Das Ungeheuer in Menschengestalt ist tot. Er ist das Opfer seiner eigenen Schöpfung geworden. Verdammt, hätte ich nur besser gezielt. Dann wäre die kleine Sarah noch am Leben. Das Leben, zu dem sie Fraser verdammt hat, wäre viel schlimmer gewesen als der Tod. Glücklicherweise hat er mit Linda noch nicht experimentieren können. Komm, Ed. Wir bringen sie zu ihren Eltern.